Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen zur Freitagnacht-Ausgabe. Wir haben eine offene Show heute Nacht, das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Wir hatten gestern das schöne Thema Sex hier. In meinem Leben dreht sich alles um Sex, so hieß das Thema. Und zwei Rückmeldungen würde ich euch gerne noch vorlesen zu gestern. Alexander schreibt, hallo Domian, ich heiße Alexander und komme aus Ahaus. Ich bin 18 Jahre alt und ich bin total süchtig nach einem Orgasmus. Ich muss jeden Tag onanieren, aber ich traue mich nicht ins Bordell. Wo hier der Zusammenhang ist, weiß ich nicht so genau, aber er schreibt es halt. Also ich traue mich nicht ins Bordell, da ich unter Penisneid leide. Eine Freundin habe ich auch nicht. Achten die Prostituierten wohl auf die Penisgröße oder ist es ihnen egal? Bitte Domian, antworte mir schnell. Ich antworte dir ganz schnell, Alexander, es ist den Prostituierten, glaube ich, vollkommen egal, ob du 7 cm zu bieten hast oder 27 cm. Marlene schreibt, lieber Domian, ich heiße Marlene und bin 22 Jahre alt. Ohne Sex könnte ich auch nicht leben. In meinem Alter habe ich schon 45 Männer. Wow, 45 Männer gehabt, doch leider war bis jetzt noch nicht der Richtige dabei. Von diesen 45 Männern haben mich vielleicht 1% geliebt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit ihnen zu schnell ins Bett gehe. Was soll ich tun? Gruß Marlene. Marlene, ganz einfach, nicht so schnell mit den Jungs ins Bett gehen. Erste Anrufer heute Nacht, Ricky und Uwe, 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Wen habe ich da? Ricky? Ja, es ist Ricky dran, ja. Ricky ist eine Frau. Ja. Ich grüße dich herzlich, willkommen. Was ist dein Thema? Ja, naja, dass halt mein jetziges Leben sich halt um Sex dreht. Dein jetziges was denn? Dein Wesen? Mein jetziges Leben zur Zeit, Leben, ja. Leben, ja. Also das ist so in Anlehnung an unser Thema gestern. Bei dir dreht sich alles um Sex. Ja. Warum? Jo, wie soll ich anfangen? Also ich habe jetzt einen ganz normalen Job. Mhm. Und nebenbei gehe ich halt 2 Tage in der Woche noch in ein Domina-Studio. Und arbeite dort als Klavier. Als was? Als Klavier. Als Sklavier? Ja, als Klavier. Ich kenne den Begriff gar nicht. Ich kenne Sklavin, aber Sklavier? Man tut das jetzt eigentlich, also man kann auch Sklavin sagen. Sagen wir mal Sklavin. Eigentlich sagt man Sklavier. Sklavier sagen, was man alles lernt hier. Das ist ja wirklich ganz, ganz phänomenal. Also Sklavin gleich Sklavier. Also wenn man so eine Annoncen guckt oder so, dann steht halt oft drin, Sklavia gesucht oder... Siehst du, sowas lese ich gar nicht, weiß ich. Ja, und so weiter, genau. Also einen ganz normalen Beruf hast du. Ja. Darf ich fragen, was du machst? Ja, ich koche. Du kochst, also bist in einer Küche tätig. Jo. Eine Köchin. Jo. Ja. Und zweimal in der Woche gehst du in ein Domina-Studio. Genau. Das ist aber auch ein Job, du verdienst du Geld, ne? Genau. Was musst du denn als Sklavia, als Sklavin in einem Domina-Studio dann machen? Müssen tue ich gar nichts, also man kann anbieten, also selber das, was man möchte. Mhm. Also das geht los vom soften bis zum strengen Bereich. Das heißt, man kann Verkehr anbieten, man muss aber nicht. Man kann Fesselung anbieten, man muss es nicht, so, also immer so. Man kann bis zum, gehen. Was ich sage, anbieten heißt, dass du den Menschen anbietest, das kannst du mit mir machen. Also der Mann kommt halt in das Studio und sagt, ich möchte halt eine Sklavia, die zum Beispiel Rohrschockerziehung macht. So, naja, dann geben halt ein paar Damen vor, die das halt anbieten. Ja. Und halt, die, mal, das nicht die, anbieten. Wenn, halt, wenn du sagst, Rohrschockerziehung macht, das heißt, du den machst... anbietet. Ja, du machst das dann mit dem Gast oder umgekehrt? Nee, der Gast macht das dann mit mir. So, ne? Das war ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Genau, der Gast macht das mit dir, ne? Ja. Ja. Ja, und weiter, was bietet ihr noch an? Was bietest du genau alles an? Oh, eine ganze Menge. Sag mal so die wichtigsten Sachen. Naja, also ich gebe es auf jeden Fall bis zum strengen Bereich. Also ich bin von vorne bis hinten begehbar, was man so sagen. Oh, das sind aber also richtige Fachbegriffe. Strenger Bereich. Kannst du das so ausdrücken, dass das auch noch im Fernsehen und im Radio so gesendet werden kann? Was ist strenger Bereich? Strenger Bereich ist halt, naja, dass man halt, wie soll ich das erklären, extrem belastbar ist. Extrem belastbar. Vielleicht genau. Ein klitzekleines Beispiel, wie du da extrem belastet wirst. Also ich gebe es zum Beispiel bis zur Rohrstockerziehung mit Spuren. Also das heißt nicht, dass es blutet oder so, also Können wir blaue Flecke so sein. Also das heißt, du lässt dich dann durchaus öfters auch mal richtig durch. Ja. Aber richtig volle Kanne, ne? Sag mal, Ricky, wie bist du auf sowas gekommen überhaupt? Bist du privat auch so gestrickt? Ja, also naja, ich habe im Fantasien hatte ich immer gehabt. Und voriges Jahr habe ich mir dann halt einfach mal die Zeitung so zur Hand genommen. Mhm. Einfach so, das ging einfach so. Und da habe ich halt eine Annonce gelesen und habe dann halt da angerufen, bin da hingegangen, habe mich da vorgestellt, wollte wissen, was man da machen muss und was man... Und die waren halt ganz nett und habe gesagt, ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich war damals auch solo. Mhm. Ja, und dann hat mir das angefangen, Spaß zu machen, weil das halt nicht nur halt sexuell viele Sachen sind, also dass man jetzt halt miteinander Verkehr hat, sondern das sind halt viele Rollenspiele. Kommt es denn überhaupt oft zum klassischen direkten Geschlechtsverkehr? Oder passiert mehr, wie du auch gerade gesagt hast, über Rollenspiele und andere Sachen? Mehr so mit den Rollenspielen. Mhm. Wie ist es denn, wenn du dann da, du bist, stell mir das vor, du bist dann Sklavier oder Sklavin und da kommt ein Kunde rein und sagt seine Wünsche und dann sagst du, okay, meinetwegen so eine Stockgeschichte. Und dann drischt er so richtig auf dich ein. Ja. Erste Frage, was hast du dann an, während er auf dich eindrischt? Das kommt immer drauf an, was der Gast möchte. Also der Gast kann auch an die Sklavin halt einen Wunsch äußern, wenn sie das halt hat, Lack oder Dessous halt anziehen oder nackt. Ja. Sie kann auch von der Domina mit verbundenen Augen reingeführt werden, zum Beispiel. Also das sind ja die Fantasien, Grenzen. Ich vermute mal eher weniger nackt, sondern immer in irgendwelchen Accessoires. Ja, genau. Ne? Ja. So, aber wenn der jetzt auch für deinen Geschmack, zu sehr draufschlägt, hast du dann eine Möglichkeit zu sagen, hier Junge, jetzt langs, aber? Ja, auf jeden Fall. Wie geht das? Was sagst du dann? Na dann, man sagt, man macht sich vorher ein Codewort aus. Also wenn das jetzt zu heftig wird oder so, sagt man halt ein Codewort auch. Zum Beispiel? Ja, Stopp oder so. Stopp. Ja. Mayday habe ich auch schon mal gehört, ne, als Codewort. Ja, genau. Wohin schlagen? Das funktioniert auch. Ja, lass uns bei dem Beispiel schlagen bleiben, mit dem Rohrstock. Wohin schlagen die Männer dich denn? Auf den Po? Auf den Po, also anders gar nicht. Also woanders dürfen sie nicht schauen, weil das ist so gefährlich. Mhm. Aber es ist nicht so krass, dass bei dir Blut fließt. Nee. Das nicht. Nee, um Gottes Willen. Also das ist dann kein Spaß mehr. Jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, als ich dich vorgestellt habe, ich lese hier auf meinem Bildschirm, Ricky und Uwe. Ist Uwe dein Freund? Ja, das ist mein Partner. Dein Partner, den du damals aber nicht hattest, als du damit angefangen hast. Genau. Hast du ihm denn, als ihr euch kennengelernt habt, hast du ihm gleich rein Wein eingeschenkt? Ja, also ich habe ihn kennengelernt in einem Club, wo wir hingehen, gemeinsam. So. Also auch in einem SM-Club? Nee, das ist ein Tanzclub. Ach so, ganz klar. KitKat-Club. Weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Ja, habe ich schon gehört. In Berlin ist das, ja. Und da haben wir uns halt kennengelernt. Ja. Und da ist man halt auch so ein bisschen frivol und ein bisschen exhibitionistisch und alles. Und naja, und da haben wir uns halt kennengelernt, Und sind halt zusammen. Und du hast ihm das dann erzählt, dass du sowas machst und das hat ihn nicht gestört? Nee. Er hat mir zuerst erzählt, dass er Pornos dreht. Ach so. Ja. Na, da haben sich ja die Richtigen gefunden. Ja, genau. Gib ihm mal, wenn der Uwe in der Nähe ist, Okay. Ja? Ja, hallo. Hallo Uwe. Ja, hallo Uwe. Na, das ist ja eine Geschichte. Sie ist, wie heißt es, Sklavia, ich habe es mir extra aufgeschrieben, und du bist Pornodarsteller. Ja, ich bin Pornodarsteller. Ich produziere auch ab und zu mal welche. Ja, ich lache jetzt deshalb, weil es wirklich kurios ist, dass zwei Leute, die was Ungewöhnliches in dem Bereich machen, sich dann auch getroffen haben. Meine Frage gerade an Ricky war, bist du nicht eifersüchtig oder nervt dich das nicht, wenn sie sich mal wieder durchdreschen lässt in irgendeinem Studio? Nö, eigentlich in keinster Weise, würde ich sagen. Ja. Weil das ist ja irgendwo ein Spaß, der auch ausgelebt wird, von ihrer Seite auch. Ne? Und ich meine, ich habe da nichts dagegen, wenn sie den Spaß auslebt. Ist eine coole Einstellung, aber manch einen Freund würde vielleicht dann doch so einen Hals kriegen, ne, wenn er sich das so vorstellt. Habt ihr denn im privaten Bereich, praktiziert ihr solche Sachen im privaten Bereich auch? Ja, wollte ich gerade sagen. Also gerade im privaten Bereich ist der Sex natürlich ganz anders. Ne? Also mehr Blümchen. Liebevoll, also man macht genauso Blümchensex, wie wir auch untereinander Rollenspiele machen. Ja, machen wir auch. Ja. Also es gibt auch schon so Sklavengeschichten und dominante Rollen auch in eurer privaten Sexualität. Ja, das wechselt, aber also keiner von uns ist in einer Privatsphäre dominant oder devot. Also das sind eben Rollenspiele. Ja. Ich lasse mir auch mal den Po vollhauen von ihr. So. Das ist schon mal gut. Aber du gehst nicht mit ihr zusammen in das Studio. Das machst du nicht, wo sie ja, arbeitet. Ja doch, ich gehe auch mit ihr zusammen ins Studio, wenn es erforderlich sein sollte. Ach so, und dann kann es sogar passieren, dass ihr gemeinsam einen Kunden, irgendwie mit einem Kunden in Kontakt kommt? Ja, natürlich, wenn das möchte, dass dann noch ein Ach so. Mann mit dabei ist, der devot ist oder der dominant ist, dann kann man das natürlich ermöglichen, logisch, ja. Also, das sind ja diese Rollenspiele halt. Ich verstehe. Also wärt ihr auch gestern meine idealen Gäste gewesen, als das Thema hieß, in meinem Leben dreht sich alles um Sex. Das kann man bei euch ja dann auch fast so sagen, ne? Ja, da sind wir ja leider nicht durchgekommen. Ja, aber wir haben uns heute, umso besser. Lebst du von der Pornodarstellerei oder hast du auch noch einen traditionellen Beruf nebenher? Ja, man macht noch so ein bisschen was nebenher, aber eigentlich lebt man doch davon auch, ja. Doch. Wie ist denn das? Ich hatte ja neulich ein paar Mal schon hier Pornodarsteller und war immer ganz entsetzt, dass die erzählten, gerade im heterosexuellen Bereich, dass die Pornos ohne Kondome gedreht werden. Ist das bei dir, wo du arbeitest, genauso? Ja, ja. Das ist also, wirst du also in der Pornoszene kaum anders finden, Hast du als dass ohne Kondom gedreht wird, aber nicht ohne HIV und HCV-Test. Ja gut, aber das ist ja eben nicht so sicher, ne? Das kann ja... ja. Ich halte immer den Spruch ganz gern dagegen, man kann sich ruhig erkundigen in Deutschland, wie viele sich mit AIDS angesteckt haben, wie viel davon in der Hardcore-Szene, nämlich gar keiner, und wie viel tausend in Krankenhäusern, leider. Also dir macht das nicht so viel Angst und du gehst da relativ locker ran. Ja, weil die Leute, die Darsteller sind, ich sage einfach mal, stehe von uns aus und von allen, die wir kennen, wesentlich gesundheitsbewusster, sind wie viele andere. Also, dein Wort in Gottes Ohr. Ich finde es nach wie vor sehr bedenklich und auch sehr fahrlässig, dass das so gemacht wird. Aber ja, ich hoffe, ansonsten, wenn wir natürlich arbeiten mit Gästen, dann wird alles rein clean, Gummihandschuh, Gummi und so weiter und so fort. Ne? Das gehört auch wieder natürlich mit zu den Rollenspielen und das ist das Schöne, wenn du diese Sachen eben mit einbringst. Verstehe. Uwe, schön, dass ich dich auch kurz gesprochen habe. Gibst du mir netterweise Ricky nochmal und zu dir sage ich Tschüss und alles Gute. Ja, tschüss. So, Ricky. Ja. Jetzt interessiert mich aber noch sehr brennend, wenn du als Sklavin da die 2 Tage in der Woche arbeitest, das Sklavia. Hm? Wie viel Kohle kommt dabei rum? Oh, das kommt immer drauf an, was für Gäste kommen. Die Bezahlung kommt drauf an, wie nach der Belastung. Also wenn jetzt ein Gast kommt, der möchte ein softes Programm haben, dann verdienst du halt nicht so viel. Und wenn einer kommt, der möchte halt Rohrstock mit Sporen, das ist halt das Teuerste. Du sagst mal, was ist denn einfach eigentlich Rohrstock mit Sporen? Was sind? Naja, also wenn jetzt ein Po voll kriegst mit einem Rohrstock, die meisten, die so oft, die meisten sind so ältere Herren, die stehen so auf englische Erziehung, Schulmädchenerziehung und sowas. Und die hauen dann halt gerne einen Rohrstock auf dem nackten Po und das sollten halt Striemen sein. Und das finden die halt toll dann und ja. Und wo sind die Sporen? Ich kenne das nur vom... Spuren. Ah ja, das ist alles klar. Da haben wir vorbeigeredet. So eine softe Nummer. Was müsste ich, wenn ich jetzt mir das so vorstelle, ich würde dich besuchen kommen, was müsste ich da hinlegen? 150. 200, ja. Jetzt. Das kommt halt drauf an. Jetzt muss ich mich mal sehr in die Fantasie hineinsteigern. Also wenn ich jetzt die harte Nummer von dir verlangen würde wollen, was nicht meine Art ist, aber ich frage es mal so als Beispiel, mit dem Rohrstock und den Spuren, was müsste ich da hinlegen? Das 500 bis 600 Mark. 500 bis 600 Mark. Jetzt doch nochmal zum Verständnis. Dann ist da so ein Mann, der dir den Po prügelt. Das macht den geil, offensichtlich. Ja. Wie geht denn das weiter? Hat der dann irgendwann auch einen Orgasmus oder musst du ihm mit der Hand zum Orgasmus bringen? Nee, viele sind dabei, die gucken sich dann anschließend den Po noch an, so wie toll sie den gehauen haben. Und holt sich dann selber einen runter. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich, wie Menschen und wie Sexualität funktioniert, ne? Es ist halt so, gerade da in diesem so ein Studio erlebst du halt immer so viele Fantasien von den Männern, also so unterschiedlich. Ja. Also jedes Spiel ist anders. Kommen zu dir auch Frauen? Nee, das also Frauen, also sie trauen sich immer nicht. Es kommen, rufen viele Männer an, die ihre Frauen vorbeischicken wollen. Ach so. Die wollen sie vorbeibringen zum Anziehen und so Sachen. Aber du würdest auch als Sklavia für eine Frau arbeiten, wenn das gewünscht wäre. Ja, also wir haben Programme, wo jetzt eine Domina mich vorführen muss. Bei einem Herrn, bei einem aktiven Herrn. Das kommt also auch vor. Ich glaube, wir müssen mal mit einer Kamera zu dir kommen, damit wir das auch richtig sehen. Das ist ja wirklich, das hört sich an wie so eine Märchenwelt. Für uns stinklangweilig normale Menschen. Ricky, schön, dass du und Uwe durchgekommen seid, dass wir euch heute hier gehört haben. Schöne Grüße nach Berlin. Ne? Ich habe das herausgehört, dass ihr in Berlin lebt und wohnt. Und alles Gute euch beiden. Dass ihr schön gesund auf jeden Fall bleibt bei den ganzen Spielereien. Alles klar. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Jo. Thomas, 29 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Thomas. Thema Märchenwelt, da wollte ich dazu sagen, wir Schwule haben es ja da auch sehr märchenhaft, denn wir, was in Sachen Sex und so, denn wir finden halt überall und viel Männer, die wir brauchen. Ja, also du bist schwul. Ja. Und bei dir dreht sich auch alles um Sex. Genau. Ich sehe schon, wir können eigentlich heute den ganzen Tag wahrscheinlich auch mit dem Thema Sex wieder füllen, weil ihr gerne darüber redet und das Publikum wahrscheinlich das auch gerne hören will. Ja. Würdest du sagen, dass du sexsüchtig bist? Ja, ich stelle mir die Frage einfach. Ich meine, ich habe gerade gesagt, wir haben viele Möglichkeiten, Sex zu bekommen. Mhm. Vielleicht leichter als Heteros. Wenn ich so meine Arbeitskollegen frage, die beneiden mich da auch ein bisschen drum. Lebst du in einer Beziehung auch noch? Nee, zurzeit nicht. Das nicht. Dann erzähl doch mal ein bisschen von den Möglichkeiten, wo und wie du Sex dir holen kannst, wenn du geil bist, wenn du drauf bist und sagst, ich brauch's jetzt. Wie machst du's? Was machst du? Ja gut, ich kann in die Szene gehen, in Szenekneipen und lerne da einfach Leute kennen. Das geht relativ flott? Das geht relativ flott, ja. Also es geht schneller, einen Typ anzubaggern, als in einer normalen Kneipe, wenn ein Heteromann eine Heterofrau dort sucht. Also das nehme ich schon mal an. Ich meine, man weiß auch, wo man hingeht. Es gibt halt auch, sagen wir mal, Kneipen oder Cafés, wo jetzt nicht so eine Baggeratmosphäre ist. Aber es gibt dann auch schon gewisse Lokalitäten, wo man genau weiß, was lang geht. Und das geht dann auch relativ zack. Man erzählt sich nicht erst das halbe Leben und quält sich durch große Probleme durch. Man kommt gleich zusammen. Okay, das ist die einfache Variante, in eine Kneipe gehen und jemanden anzubaggern. Weitere Beispiele. Ja gut, dann gibt es die Saunen, schwule Saunen. Mhm. Das ist Sodom und Gomorra, ne, glaube ich. Ja, eigentlich schon. Erzähle uns, lüfte mal ein bisschen, was da so abgeht in den schwulen Saunen. Ja, in den schwulen Saunen, also man geht da rein, das ist überall so ein Spind, man kriegt da Handtuch und so einen Schlüssel und dann geht's los. Da gibt es meistens so einen Barbereich, an dem man sich aufhalten kann. Mhm. Dann duschen und Dampfsauna, und in dieser Dampfsauna ist meistens ein Gedränge, da geht's eher schon richtig zur Sache. Achso, also in der Dampfsauna passiert der Sex schon. Ja, genau. Das andere klang ja noch recht normal. Das ist in normalen Saunen ja auch so, mit Bar und so. Mhm. Und dann gibt es auch noch so Kabinen, wo man sich zurückziehen kann. Aha, also aber es kann sein, dass es in diesen Dampfsaunen, im Dampfsaunabereich schon quasi gruppensexmäßig zugeht. Ja, ganz genau. Oder man holt sich da, oder man verabredet sich quasi da mit jemandem und geht in eine Kabine. Richtig, ja. Ja. Also ich sehe, du kennst dich gut aus. Ja, klar. Ich war zweimal in solchen Dingern. Ehrlich? Ja, ich war zweimal. Ist ja sehr lange her. Und ich habe viele Freunde, die mir davon erzählen. Ah ja, deswegen. Nee, also es gibt, ich muss sagen, in Deutschland gibt es ja viele tolle Saunen. Also von Hamburg bis Köln, München, überall, da ist da was geboten. Ja. Das Verrückte ist ja, dass da wirklich alle Schichten vertreten sind. Junge, alte, schöne, weniger schöne Menschen. Männer sind ja ausschließlich Männer in diesen Saunen. Richtig. Teilweise auch Heteros, glaube ich, und Bi-Leute. Ja, aber der überwiegende Teil ist schon. Nein, du wirst lachen. Ich war die zweimal, als ich da war, war ich einmal mit einem Freund, der absolut heterosexuell ist, der das gerne sich mal anschauen wollte und mal gucken wollte. Und der andere war auch eher bi-orientiert. Was ich sehr bizarr fand, war diese Kabinen. Da schlenderte man dann durch so einen Gang, wo diese Kabinen waren. Genau. Und da lagen dann nackte Männer oder mit einem Handtuch bedeckt. Ja. Und man ging so von Kabine zu Kabine, guckte sich die Gesichter oder die Körper auch an und suchte sich quasi einen aus. Und man suchte sich gegenseitig aus. Ganz ne? genau. Da träumen ja viele Heterosexuelle von, dass sie so etwas auch... Ja gut, ich meine, es ist also ganz so einfach ist es ja auch nicht. Ich meine, manchmal möchte man auch gerne, dann kriegt man natürlich auch mal einen Korb oder so. Es ist ja nicht so, dass man da bloß mit dem Finger schnippen muss. Also so einfach ist dann auch wieder nicht. Ja. So, und dann gibt es in den Kabinen einen schnellen Sex und tschüss danach. Ne? Kommt drauf an. Ich meine, ich gehe auch manchmal mit jemandem an die Bar und trinke noch was. Es hängt auch von den Typen ab. Gibt es denn auch schon mal längere Beziehungen, dass du dann auch jemanden über ein Jahr oder so kennst, den man mal anrufen kann für Sex oder auch nicht für Sex? Ach, das gibt schon, ja. Mhm. Aber das ist eher die Ausnahme, würde ich sagen. Nun gibt es ja noch weitere Bereiche im Schulen, im Schulenleben. Was praktizierst du noch? Ja gut, dann gibt es so Pornokinos, die man reingeht, da laufen halt schwule Pornofilme und da ist auch so eine gruselige Atmosphäre, das heißt, man kann rumlaufen, ist untergliedert mit durch irgendwelche Trennwände oder so, ja, kann man so sagen. Das heißt, in diesen Kinos haben die Jungs und die Männer miteinander auch Sex, während die Pornofilme laufen? Ganz genau. Ja, auch vor den anderen, vor den Augen der anderen, die da im Publikum sitzen? Ja, auch. Das auch. Machst du auch? Mach ich auch, Ist dir das nicht unangenehm, da einen dann abzuziehen vor Publikum quasi? Also es gibt da auch, sagen wir mal, ein bisschen so Ecken, wo man sich zurückziehen kann. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, der das möchte, dass da alle so direkt zuschauen. Also da bin ich nicht so dafür. Das möchte ich schon sagen. Pornokinos. Genau. Was? Ja, und meine Frage ist halt einfach die, ich meine, ob das nicht zu einer gewissen Sexsucht auch führt, dadurch, dass es einfach so schnell geht und dass man so viele Möglichkeiten hat. Absolut. Ich glaube, dass es sehr, sehr verführerisch ist und ich sehe das auch alles nicht, weiß Gott, nicht nur positiv oder positiv. Ja. Nun gibt es ja noch den Bereich in der Schulenszene, dass man in so Parks geht und cruist, wie sich das so nennt, dass man nachts in irgendwelche Parkanlagen in den Städten geht und im Dunkeln sich irgendwelche Männer aussucht und am Baum angelehnt dann irgendwelche Sexgeschichten treibt oder an Rastplätzen auch. Haben die Heteros auch, aber machst du das auch? Ich habe das vielleicht in meiner Anfangsphase nach dem Coming-out mal so ein bisschen gemacht, aber ich gehe dann lieber in die Szene und lerne da die Leute kennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es gibt ja auch noch dieses für mich unnachvollziehbare Phänomen der Darkrooms. Ja. Das sind in Kneipen und Diskotheken sind das absolut dunkle Räume, wo die Männer, die Jungs reingehen. Genau. Die sehen nichts, aber wirklich überhaupt gar nichts. Und packen sich dann in den Schritt. Ne? So ist es. Und dann ist es angefüllt mit, oder angereichert mit Poppersduft. Bah, Poppers ist eine seltsame Droge. Genau. Das riecht so wie ein Abfallprodukt der Teppichbodenherstellung. Ne? Irgendwie so. Genau. Das machst du aber auch nicht. Doch, das mache ich schon. Das machst du auch. Ja. Also, wir wollen jetzt mal sagen, das war jetzt so die geballte Auflistung, was in der Schwulenszene passiert. Dieses ist nicht typisch für alle homosexuellen Männer. Weiß Gott nicht. Es ist ein kleiner Bereich der Schwulen, die dieses praktiziert oder die da auch leben. Ich kenne unglaublich viele Schwule, die das gar nicht machen, die in keinem dieser Bereiche aktiv sind, sondern die eigentlich auch relativ normal ihre Beziehung, ihre Sexualität suchen, wie Heterosexuelle auch. Aber du hast gerade einen Hinweis gebracht. Ich glaube auch, dass es sehr gefährlich ist und dass man sehr leicht in so einen Sog der Sucht geraten kann, dass es nur noch um schnellen Sex geht, dass man sich vielleicht überhaupt gar nicht mehr auf den Partner einstellt oder auf den Menschen, der dahinter steckt, sondern Sex als Ware sieht. Ne? Ja, also sehe ich auch, wenn ich so selbstkritisch betrachte, sehe ich das auch schon ein bisschen so. All die Bekannten, die ich hatte oder habe, die so etwas machen, sind eigentlich, würde ich sagen, beziehungsunfähig oder beziehungsunfähig geworden. Ja gut, ich stelle mir halt die Frage, wo lernen die Schwulen die Leute kennen? Die müssen ja in die Szene gehen. Oder über Kontaktanzeigen vielleicht. Ja, oder mittlerweile aber auch im normalen Leben. Also finde ich schon, dass das auch möglich ist. Wie oft hast du denn Sex, in welcher Form auch immer, wie wir gerade die Beispiele genannt haben? Ja gut, ich würde sagen, so in einem halben Jahr sind so 60 bis 70 Männer. Boah. Ja. 60 bis 70 Männer im halben Jahr? Ist ja unglaublich. Ja. Ich will das ja gar nicht aufrechnen, wenn ich jetzt hier, du bist 29 schon, was in den letzten 9 Jahren alles passiert ist. Ja. Genau. Und das ist halt dann auch die Frage, ich denke, machen wir auch jetzt schon Gedanken über das Alter oder über das Älterwerden, wie das dann ausschauen soll. Ja, kannst du wahrscheinlich vergessen, ne? Weil alte Männer sind ja in der Schwulenszene nicht so angesagt. Genau, das ist das Problem. Das sehe ich eben auch in diesen Kinos oder wie man mit diesen Leuten umgeht. Also die fristen da eher ein trauriges Dasein, muss ich schon sagen. Hast du denn in den letzten Zeiten auch mal eine feste Beziehung gehabt und warst treu? Ja, bei mir ging das bloß immer über einen kurzen Zeitraum und ich glaube, ich bin einfach nicht der Beziehungstyp. Wenn ich mit jemandem dann auf der Couch sitze und mit dem zusammen Fernsehen schaue oder so, dann denke ich mal, das kann es nicht sein. Also. Aber weißt du, Thomas, zur Beziehung und zur Liebe gehört auch Disziplin und es gehört auch Langmut, es gehört langer Atem und es gehört halt auch Geduld. Und ich glaube eben, ich wiederhole das nochmal, wenn man in dieser schnellen Sexszene so lange verkehrt hat, hat man auch gar keine Geduld mehr für Menschen. Und kommt vielleicht gar nicht an die wirklich qualitativ hochstehenden Menschen ran. Sondern es geht immer alles zack, zack, Hose runter und zur Sache. Ne? Also ich würde dir sehr gerne sagen, oder rate dir das auch, wenn du das irgendwie noch hinkriegst, reduziere das. Ich glaube, dass du deinem Leben sehr viel Gutes tust, wenn du aus diesem Sexmilieu rauskommst. Es ist wie eine Sucht, es ist wirklich wie eine Droge, könnte ich mir vorstellen. Ja, ich habe mal so einen Satz gelesen, es geht eigentlich um Sehnsucht. Mhm. Wenn man dieses Sehnen streicht, dann bleibt nur noch die Sucht übrig. Mhm. Also es ist eigentlich die Sehnsucht ist nach Liebe oder nach Geborgenheit. Natürlich, und ich glaube auch, dass fast alle Männer, die in dieser Szene verkehren, letztendlich die große Liebe suchen, den Prinzen suchen, den finden sie dabei nicht und auf diese Art und Weise bestimmt niemals. Also, fahr mal deinen großen Männerkonsum nur um die Hälfte runter, dann wäre ich ja schon froh. Das wäre schon ein kleiner Erfolg für uns alle. Ja. Thomas, alles Gute. Vor allen Dingen auch bleib gesund, ne? Ja, ich mache regelmäßigen Test und jetzt ist doch alles gut gegangen. Ich hoffe es sehr, dass es so bleibt. Ja. Tschüss, Thomas. Ciao. Ciao. Ronald, 34, guten Morgen. Guten Morgen. Endlich hat's mal geklappt. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir immer noch bei dem Thema bleiben oder ob was Neues kommt. Ja, wir bleiben erstmal noch bei dem Thema. Wir bleiben beim Thema. Aber jetzt kommt das riesengroße Aber. Ja? Ich scheine zu dem sämtlichen Voranrufern und Voranruferinnen wie so ein Kontrastprogramm jetzt zu sein. Mhm. Ja, erzähl mal. Also, das ist mir schon fast peinlich, aber ich bin fast 34 Jahre alt und hatte überhaupt noch nicht ein einziges Mal Sex. Ach. Ja. Wie kommt's? Lust hast du schon? Ja, schon, klar. Ja. Es könnte eigentlich alles so schön sein, sag ich mir. Ich habe einen festen Job, ich habe eine schöne Schmucke Wohnung, ein Auto, man ist relativ gesund, man sieht auch gar nicht mal so schlecht aus, etc. Pipapo, naja. Aber muss ich dazu sagen, ich war immer schon ein Einzelgänger irgendwie so. Ich hatte nie so einen Einzelgänger. Kumpelkreis oder in einer Clique so, war ich nie drin irgendwie. Und das ist auch wie so ein inneres, wie so ein innerer Gegensatz irgendwie so. Ich wünsche mir zwar was, ich ersehne mich etwas, also jetzt Freundin, Sexualität und so. Also du bist heterosexuell. Ja, also das mal klarzustellen, ja. Ja. Mhm. Hast du denn schon immer wieder mal im Laufe der letzten Jahre, du bist 34, sagte ich gerade, in den letzten Jahren oder in deiner Jugendzeit, also 17, 18, 19, hast du Versuche unternommen, Mädels und Frauen kennenzulernen? Mein Selbstbewusstsein war eigentlich noch nie so richtig ausgeprägt. So. Also, ich habe das immer so aus einer Distanz betrachtet, wie Klassenkameraden oder andere da, also aus meiner Sicht heraus, überhaupt keine Schwierigkeiten haben. Ja. Oder hatten. Und aber du hast Hemmungen oder irgendwas hält dich schon, sehr zurück. Das war immer schon so. Wie soll man es nennen, wie so ein weinenden Clown. Das heißt aber auch wirklich, du, nicht nur, dass du noch keinen Sex mit einer Frau hattest, du hast auch noch nie eine Frau angefasst, geküsst oder irgendwas gemacht. Nee, also ich sage immer so auf dem normalen Weg, in Anführungsstrichen, nicht. Mhm. Also, dass ich jetzt mal so richtig verliebt war oder dass ich das hätte mal ergeben können. Oder irgendwie so. Das war bis zum heutigen Tag nicht der. Bist du nicht irre neugierig, wie das einfach ist, mal mit einer Frau zu schlafen? Das ist hier eben gerade das. Das ist es. Das ist hier eben gerade das. Und wenn man jetzt immer so sieht, verliebte Bärchen oder Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, ja und so, dann. Kann das sein, dass durch diese vielen Jahre so die Hemmschwelle für dich auch immer größer geworden ist und du immer mehr Angst hast vor dem ersten Schritt? Kann ich gut verstehen. Ja, ich habe das, wie gesagt, ich bin ja auch noch in Therapie jetzt und habe da auch schon mehrere hinter mir. Da versuche ich das immer so in Worte zu fassen, also die Gefühle. Wie jetzt zum Beispiel so, sag ich mal, 13, 14, 15, 16-Jährige, die so dann irgendwann mal diese Hemmschwelle überwinden. Ja, die haben dann in späterem Leben nicht mehr solche aber ich jetzt, ich schiebe das ja immer weiter vor mir her. Aber wir halten auch immer fest, so äußerlich ist alles in Ordnung. Du siehst durchaus gut oder durchschnittlich aus. Ja, so wird's eigentlich. Es gibt kein Handicap, weswegen du dich... Ja. Du sagst gerade, du bist in einer Therapie. Bist du deshalb in einer Psychotherapie oder wegen einer anderen Geschichte noch? Ja, also vorwiegend wegen, also weil ich immense Kontaktschwierigkeiten habe, jetzt andere Leute kennenzulernen, insbesondere Mädchen und Frauen. Wie lange bist du jetzt in der Therapie schon? Das ist jetzt schon die dritte. Ach, die dritte schon. Ja. Und hat nichts gebracht? Nein, ich war auch schon ambulant jetzt. Auch schon in der Klinik. Die dritte, und das heißt, dass du schon ein paar Jahre das machst? Eine ambulante Gespräch. Also ein paar Jahre, ne? Läuft das dann schon? Ja, ja. Kann man sagen. Und zu diesem Schritt habe ich mich letztendlich selbst entschieden. Weil aber immerhin, ich wollte dich gerade loben und dir ein Kompliment aussprechen. Das ist ja schon ein großer Schritt zur Selbsthilfe auch, so etwas dann zu unternehmen und sich einem fremden Menschen auch zu öffnen. Auch zum Beispiel jetzt hier anzurufen, das ist ja noch viel dramatischer vor so vielen Menschen. Ich zittere wie erst im Lob. Ja. Aber man sieht dich ja nicht, das ist ja noch ein bisschen anonymer dann. Hast du für dich, ich meine, du bist jetzt schon ein bisschen Therapie erfahren, hast du für dich in irgendeiner Weise eine Idee, woher das rühren kann? Ist in der Kindheit sexuell irgendwas schiefgelaufen? Irgendwas? Ja, also ich beschäftige mich an dem Fall auch so mit Psychologie ein bisschen, ne? Weil ich selbst mal herausfinden wollte, warum ich anders bin wie in Anführungsstrichen normal jetzt. Warum das bei mir partout nicht klappen will, aber du bist weil nicht, man doch irgendwie auf einer Art normal ist. Aber du bist dir noch nicht auf die Schliche gekommen, auch nicht ansatzweise. Ja, doch, es zeichnet sich schon irgendwie was ab. Was so mit der Erziehung und Kindheit so, das hängt schon damit zusammen. Wie liegt denn ein vielleicht sogar ein sexueller Missbrauch vor? Nee, da kann ich mich eigentlich nicht dran erinnern. Das nicht, Eher so das Überbehütete, so, weißt du, war so als einziges Kind, meine Eltern sind noch über 40 Jahre älter wie ich und dann, ich wurde aufgezogen, sag ich mal, wie ein Goldbarren jetzt. Ah ja, ja, das ist natürlich, die Eltern meinen es besonders gut und sie machen es dann schlecht dadurch indirekt. Ja, in dieser Einsicht ist man ja jetzt aufgekommen. Nun hast du, was ja auch natürlich ist für jeden Mann, für jeden jungen Mann, deinen Druck, deinen sexuellen Druck und deine Sehnsüchte. Wie gehst du damit um? Naja, ich habe ja auch schon zu deinem Kollegen hier in der Regie gesagt, dass ich schon mal in Talkshows aufgetreten bin, um da eventuell was zu erreichen, ich trete jetzt da auf und vielleicht sieht da die eine oder andere zu, ja, möchte mich eventuell deswegen kennenlernen. Hat sich nicht ergeben. Da habe ich auch keinen Platz vom Mund genommen, aber das ehrlich zugegeben, dass man das halt sich selber macht. Ja, das ist ja auch dann völlig in Ordnung. Ja, habe ich zugegeben. Ja, aber es gibt ja auch Menschen, die überhaupt noch keine sexuellen Erfahrungen gesammelt haben, aber eben mit sich selbst auch nicht. Aber das hast du gemacht, das ist ja auch schon mal... Ja. Zumindest etwas. Ronald, ich würde jetzt mal Folgendes sagen. Das ist ja nun ein sehr verzwicktes Problem bei dir und du bist schon Therapie erfahren. Ich würde doch gerne vorschlagen, dass du mit meiner Psychologin noch mal ein paar Worte redest. Du hast jetzt schon einige Therapien hinter dir, die nichts genutzt haben. Das sagt mir eigentlich, dass du beim falschen Therapeuten warst oder bei der falschen Schule der Therapie vielleicht. Red da mal mit meiner Psychologin, mit der Anna. Vielleicht hat sie noch ein paar Tipps zumindest, ein paar Anregungen für dich, die dir weiterhelfen könnten. Ja, dann leg mal auf und wir rufen dich gleich wieder an. Danke. Alles Gute, wieder. Gut, ne? Tschüss. Tschüss. 1.32 Uhr, 30 Sekunden und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Nur 33 und 27 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das ist WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht freie Themennacht, ihr könnt anrufen mit jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ein Fax möchte ich euch noch vorlesen von Andreas aus Berlin-Zehlendorf und der schreibt Hallöchen Jürgen. Tja, nun war ja gestern der Boxkampf zwischen Regina und Stefan Raab. Obwohl ich nicht unbedingt ein Freund des Boxens bin, fand ich die ganze Show irgendwie nett. Eigentlich gab es fast nur Sieger. Regina hat die Vertretung der Befürworter des Frauenboxens gerettet. Viele äußern sich gegen das Frauenboxen mit dem Argument, Frauenboxen sei unästhetisch. Das finde ich überhaupt nicht. Frauenfußball und Bodybuilding der Frauen ist wesentlich unästhetischer, meiner Meinung nach. Stefan Raab sehe ich als Sieger. Er hat sich besser geschlagen, als man es ihm mangelnder Fitness zugetraut hätte. Nur die Nase wird vielleicht tatsächlich kaputt sein. Wie denkst du über den Kampf, Domian? Also ich war gestern mit im Studio und habe es in einer Distanz von 2-3 Metern gesehen und muss auch sagen... Das war verdammt spannend. Und ich glaube, dass der Stefan Raab schon etwas trainiert hat. Das sah man so an der Technik, wie er sich geschützt hat. Aber ich glaube andererseits auch, dass die Regina etwas Rücksicht auf ihn genommen hat. Dass sie nicht so rangegangen ist, wie sie eigentlich rangehen würde. Zwischendurch gab es schon eine Mitleidsphase, auch im Publikum im Studio, weil Stefan nur noch hin und her taumelte und einmal schoss dann das Blut aus der Nase. Wir alle dachten, oh Gott, jetzt ist es ganz schlimm. Aber ich fand es wirklich sehr spannend und hatte eigentlich ja getippt, dass Stefan noch eher schlapp macht. Aber so ist es, glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis geworden. Maria, 18 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo. Hallo Maria. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ich bin guter Dinge. Und du? Ja. Und dir? Ganz passabel. Ganz passabel. Um was geht's denn? Weswegen hast du angerufen? Also es geht bei mir nicht um Sex, das muss ich jetzt vorab sagen. Ja, ist auch völlig in Ordnung. Wir müssen ja nicht ständig über Sex reden. Ja, das ist doch. Gibt ja noch andere interessante Sachen. Nee, es geht eigentlich um meine Eltern. Ja. Also ich habe, sag ich mal, ein ziemlich gestörtes Verhältnis zu ihnen. Also ich komme überhaupt nicht mit ihnen klar. Wohnst du noch zu Hause bei den Eltern? Ja. Wieso ist das ein gestörtes Verhältnis? Das ist so, also meine Eltern sind sehr autoritär. Meine Mutter vor allen Dingen. Sie versucht mir wirklich alles Mögliche immer zu sagen und alles Mögliche, wie gesagt. Zu verbieten? Ja, das genau. Und wo machen sie dir denn hauptsächlich Vorschriften? In welchen Bereichen? Ach, eigentlich in jedem Bereichen. Das ist wirklich, überall. Sag mal ein Beispiel. Kannst du, du bist ja nur eine junge Frau von 18 Jahren, also ein erwachsener Mensch. Kannst du so lange ausgehen, wie du möchtest? Nein, darf ich nicht. Wann musst du samstags zu Hause sein? Wenn ich samstags ausgehen darf, um 1. Mhm. Also das heißt, du darfst gar nicht so oft samstags ausgehen? Nee, also selten. Also nur, wie gesagt, vielleicht einmal auf jeden Fall, entweder Freitag oder Samstag. Einmal im Monat, oder wie? Nein, also einmal in der Woche. Einmal in der Woche, naja, okay, das ist ja noch. Wenn überhaupt, also sonst. Ich meine, ich bleibe auch dann oft zu Hause von mir aus schon. Darfst du Freunde mit nach Hause bringen? Ja, das schon. Darfst du auch? Dürftest du auch einen Mann bei dir im Zimmer übernachten lassen? Nein. Das nicht? Mhm. Sag mal ein paar andere Beispiele, wo sie sehr streng mit dir sind. Ich weiß nicht, also zum Beispiel Schule, also sie verlangen sehr viel von mir. Mhm. Und ich meine, ich versuche auch ehrlich gesagt alles zu erfüllen, aber ich meine, manchmal klappt das eben nicht. Dann komme ich nicht mit einem sehr guten nach Hause, sondern nur mit einem Befriedigen und das macht mir zum Beispiel schon ein bisschen Angst. Wenn du dich nicht so verhalten hast, wie sie das gerne möchten, was machen sie dann? Du sagst, sie sind sehr streng, sehr autoritär. Wie bestrafen sie dich? Also es kommt drauf an, also so direkt schlagen tun die mich zum Beispiel nicht. Also sie machen das meistens immer nur psychisch, also sie machen... Indem meine Mutter mir immer darum sagt, dass sie auch, womit sie es verdient hat, mich als Tochter zu haben. Also so Psychoterror. Ja, genau. Du sagst, direkt schlagen tun sie mich nicht. Gab es das denn auch schon mal, dass sie dir eine gescheuert haben? Oder? Ja. Das gab es auch schon. Wie lange ist das her? Wie alt warst du da das letzte Mal? 17. 17. Die Mutter oder der Vater? Meine Mutter. Mein Vater macht das nicht. Und wohin hat die Mutter dich geschlagen? Ins Gesicht? Ja. Was war da vorher passiert? Ich habe ihr widersprochen. Das war nicht so gut. Also wahrscheinlich wegen der Lappalie, ne? So wie ich dich jetzt schon gleich einschätze. Du wirst ja da keinen großen Terror gemacht haben. Nee. Bist du Einzelkind? Nein, ich habe noch eine Schwester. Jünger? Nee, älter. Und wohnt die auch noch bei euch zu Hause? Nee, die ist schon weg. Waren deine Eltern so streng zu der Schwester auch wie zu dir jetzt? Sagen wir mal so, also meine Schwester hat noch weniger widersprochen und bei mir ist es so, ich meine, ich habe ab und zu natürlich meine eigene Meinung und die möchte ich natürlich auch mal kundgeben und dann, also wenn das ihnen nicht passt, dann sagen sie sofort immer, ich wäre frech und ich sollte das nicht machen, ich sollte ihnen ja natürlich, wie in Anführungsstrichen, jetzt gehorchen oder so ähnlich und... Stichwort Jungs oder Männer. Ja. Hattest du schon einen Freund? Ja, ich hatte einen. Und wie haben deine Eltern darauf reagiert? Wie sind sie damit umgegangen? Ich meine, am Anfang hatten sie nichts dagegen. Als ich nur davon erzählt habe, fanden sie es eigentlich sogar noch ziemlich gut. Aber als sie ihn kennengelernt haben, hat meine Mutter ihm gesagt, das ist nicht der Richtige für mich und hat gesagt, ich sollte Schluss machen. Und hast du Schluss gemacht? Ja, habe ich. Hast du? Ja. Wie lange liegt es zurück? Halbes Jahr. Halbes Jahr. Maria, jetzt muss ich aber wirklich mal den Kopf waschen. Ja. Aber... Volle Pulle muss ich dir den Kopf waschen. Junge Frau, erwachsene Frau, 18 Jahre, lässt sich so von ihren Eltern behandeln? Wie so ein kleines, dummes Mädchen? Nein, also wie gesagt, deswegen ja. Ich meine, ich sag auch, ich versuche mich ja wirklich oft zu wehren und ich sag das dann meinen Eltern, aber dann werden sie halt immer ziemlich sauer und dann bin ich auch meistens immer dann sofort ruhig. Und ja, aber das ist wahrscheinlich genau der falsche Weg, dass du immer wieder nachgibst und dass du nicht dein Terrain erkämpfst. Das musst du dir erkämpfen. Ja, nur so funktioniert es, indem du halt dann auch richtig den größten Krach in Kauf nimmst und deine Sache durchsetzt. Du bist eine junge Frau und du bist ein erwachsener Mensch und du hast Rechte. Deine Mutter kann dir nicht sagen, der passt nicht zu dir, der Freund. Das musst du entscheiden, nur du, sonst niemand. Aber das Problem ist, sie redet mir so viel ein. Nach einer Weile habe ich auch selbst irgendwie gesagt, dass er nicht zu mir passt. Und dann habe ich auch irgendwie dann... Ja, aber du bist ja schon selbst schon sehr, sehr, sehr kritisch und spürst, dass das alles nicht in Ordnung ist. Sonst hättest du dich ja gar nicht hier gemeldet, ne? Also glücklich bist du da ja nun weiß Gott nicht mit der Situation. Ich meine, bei mir ist es sogar schon mittlerweile, mir hat also eine gute Freundin gesagt, ja, warum ich denn nicht einfach von zu Hause ausziehe. Und ich meine, das hat meine Schwester zum Beispiel getan, aber sie ist dann mit ihrem Freund zusammengezogen und ich kann das nicht. Ich habe keinen Freund. Und ist mir klar, ich wollte das auch sowieso noch ansprechen mit dem Ausziehen. Im Moment scheint es so zu sein, dass du das nicht kannst. Du bist eine Schülerin, hast auch keine Kohle. Aber das muss dein großes nächstes Ziel sein, Maria, dass du aus diesem Elternhaus rauskommst. Ja, darum will ich das auch, aber ich habe, wie gesagt, mit dem Geld, ich habe auch eine andere Freundin, die ist auch hier, ich meine, eine Freundin von mir und die ist ausgezogen von zu Hause, aber nicht jetzt aus solchen Gründen, sondern nur so. Und ich meine, sie kriegt ja von ihren Eltern auch das Ganze finanziert und bei mir, also ich wette darauf, wenn ich meine Eltern verlasse, würden sie mir nichts finanzieren wollen. Wie lange musst du noch zur Schule gehen? Ich bin jetzt in der 12, also noch ein Jahr. Noch ein Jahr, das ist schon mal ganz gut. Dann hast du Abitur danach. Das heißt, dann kannst du dich auf eigene Beine stellen. Das ist natürlich auch erstmal kompliziert. Aber da finden sich immer Mittel und Wege, durch irgendwelche Jobs zumindest ein WG-Zimmer irgendwo zu kriegen. Ich würde mir das auf jeden Fall schon mal fest ins Auge fassen und mir auch schon konkrete Gedanken machen, wie das dann laufen sollte. Und als Vorbereitung, das ist natürlich jetzt wirklich Krieg und Hölle, das ist mir völlig klar. Ja. Finde ich schon, dass du mehr dein Ding durchsetzen musst, auch zu Hause. Sonst werden die dich ich versuche das schon wirklich jetzt jahrelang, aber ich schaffe das nicht, weil meine Mutter, wenn ich wirklich in Anführungsstrichen jetzt frech bin, dann macht sie mich wirklich indirekt total fertig, dann macht sie mir immer Vorwürfe und sagt, ich bin... Also im Klartext, das schlechteste Kind der ganzen Welt. Im Klartext, du hast da gar keine Kraft für, dich zu Hause durchzusetzen. Ja, weil ich meine, ich sag mal, ich liebe meine Eltern zu sehr dafür. Ja, nee. Weißt du, wenn die dich wirklich sehr auch lieben würden, oder wie sich das gehört, dann müssten die dir einfach mehr Freiraum lassen. Also die Liebe kann jetzt nicht der Grund sein, dass du dich da nicht durchsetzt. Ich finde, diesen Gedanken solltest du mal ein bisschen zur Seite legen. Ja, ich weiß nicht. Ich würde mal sagen, ich einerseits sind meine Eltern die Person, die ich am meisten liebe, auch sowohl am meisten hasse, weil... Ja, ist mir klar. Das ist eine Ambivalenz. Wenn ich einfach widerspreche und dann sagt meine Mutter eben, ja, dann zeigt sie mir ihre Trauer und fängt an zu heulen. Ja, dann soll sie heulen, und wenn sie 3 Tage durchheult. Irgendwann hört sie auf zu heulen und sie lernt vielleicht daraus, dass sie dich nicht so behandeln darf. Ich habe wirklich den Eindruck, dass du zu ängstlich bist. Wie gesagt, also ich, normalerweise, im normalen, ich sag, bei jedem anderen würde ich widersprechen und alles machen, aber nur nicht bei meinen Eltern. So, ich weiß schon, was da wahrscheinlich für Barrieren sind. Ich habe dir jetzt so von mir aus meine Meinung gesagt, dass ich denke, dass du einfach da härter vorgehen musst und vor allen Dingen musst du so schnell wie möglich da raus, um dein eigenes Leben zu fahren. Dennoch möchte ich gerne, dass du auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin redest. Ja. Ich glaube, in so einem ruhigen Gespräch, wo ihr noch mehr Zeit habt miteinander, kann man vielleicht noch ein paar Ursachen rauskriegen, warum du auch so ängstlich deinen Eltern gegenüber bist. Und vielleicht hat sie auch noch ein paar Tipps für dich. Mhm. Sollen wir das so machen? Ja. Alles Gute, leg bitte auf und die Anna ruft dich dann gleich an. Ja, danke schön. Tschüss, Maria. Ciao. Tschüss. Matthias, 20 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Matthias. Mein Problem ist, ja, klingt wahrscheinlich ziemlich banal, ich bin ungerichtet verliebt. Und zwar geht das habe ich noch nie gehört, also das ist wirklich ganz neu. Nee, es geht um meine Mitbewohnerin. Ja, in der WG oder was? Ja genau, es ist eine Vierer-WG, 2 Jungs und 2 Mädchen. Und wir wohnen halt seit Oktober da zusammen. Und kanntet ihr euch vorher schon oder habt ihr euch für die WG zusammengefunden? Nee, wir kennen uns seit Mai und wir haben halt beide im Oktober das Studium begonnen. Ja. Ja, und mein Bruder hat vorher in der WG gelebt mit seiner Freundin und da waren halt zwei Zimmer frei und wir haben uns gut verstanden und haben dann gesagt, warum nehmen wir nicht die beiden Zimmer und sind halt zusammen. Mhm. So, jetzt wohnst du mit der jungen Frau in einer Wohnung. Ja, genau. Und bist in sie verliebt? Ich bin in sie verliebt und sie war es wohl, ja, wir kennen uns halt seit Mai, haben uns sofort gut verstanden und die Sache ist die, sie hat seit 4 Jahren einen festen Freund. Mhm. Der auch oft zu Besuch kommt und du kriegst das dann noch alles so mit? Nee, das ist gar nicht das Problem, also wir studieren schon ja 100 Kilometer weg von dem Freund sozusagen, also Weiß sie denn, dass du in sie auch verliebt bist oder verliebt bist? Ja, ganz bestimmt, denke ich schon. Aber gesprochen habt ihr darüber noch nicht? Doch, auch das haben wir. Aha. Und wir haben jetzt, ja, wir versuchen gerade seit 2 Monaten, ich weiß nicht, zum 3. oder 4. Mal voneinander loszukommen. Was heißt denn voneinander los? Ist sie denn in dich auch ein bisschen verliebt? Sie war es auf jeden Fall. Ist denn schon irgendwas gelaufen zwischen euch beiden? Naja, was heißt gelaufen? Wir haben in einem Bett geschlafen, ja, wir haben aber nicht miteinander geschlafen. Na, es ist schon heiß, ne? Ja, irgendwie schon, ja. Das glaube ich schon, ja. Ja, und das ist auch genau das Problem. Nur gibt es denn Zärtlichkeit zwischen euch? Streichelst du sie? Gab es auf jeden Fall schon, ja. Aber im Moment ist das also runtergefallen? Ja, im Moment sind Semesterferien und wir sind zu Hause und deshalb... Ach so. Also ich weiß nicht, das Studium geht in einer Woche wieder los und dann habe ich keine Ahnung, wie das dann weitergeht. Du hast ja gar keinen Kopf für Studium wahrscheinlich, ne? Wenn du immer an das Mädchen denkst. Naja, irgendwie schon, ja. Also gerade wenn man die Menschen tagtäglich sieht, dann ist es schwierig. Natürlich. Ich meine, du bist ja ständig konfrontiert mit dem Problem auch, ne? Die Grundfrage ist ja jetzt, wie glücklich ist sie mit ihrem Freund? Liebt sie den noch? Ja, genau, das ist schwierig. Ich denke schon. Also mittlerweile wohl wieder. Im Mai, als wir uns kennengelernt haben, war es halt gerade so, dass die beiden Probleme hatten. Mhm. Und da war es natürlich für mich ziemlich leicht. Also ich wusste auch von Anfang an, ich wusste nicht sofort, dass sie einen Freund hat. Mhm. Und da haben wir uns halt kennengelernt und uns wohl beide ineinander ein bisschen verliebt. Nur mittlerweile glaube ich, also sie hatte halt die ganze Zeit über nicht den Mut von ihm, wirklich mit dem Freund darüber zu sprechen und ihm zu sagen, nee, pass mal auf, jetzt ist, also es geht halt auch schon 4 Jahre bei ihm, da hängt wohl auch ein bisschen mehr dran als bei uns, aber... Weiß der Freund von eurer kleinen Affäre? Ich denke schon, also er muss es eigentlich wissen. Ist das Mädel so alt wie du, um die 20? Ich, ja. Und der Freund, ihr Freund auch? Der ist, glaube ich, 2 Jahre älter. Na ja, gut, aber das ist so eine Jugendliebe, ne? Die haben sich dann, da war sie 15, 16 oder so kennengelernt. Ja, 16 glaube ich. Ja, ja. Also die kennen sich schon richtig lang und auch richtig gut. Und es gab aber auch, also sie hat gesagt, es gäbe jedes Jahr wieder so einen Typen wie mich, der halt irgendwie ankommt und naja, dann steht es halt immer kurz auf der Kippe, aber letzten Endes kehrt sie dann immer wieder zurück zu ihrem Freund. Ist diese Aussage der letzte Stand der Dinge, was ihr so besprochen habt? Der letzte Stand der Dinge ist eigentlich, dass wir momentan ist der Plan, dass ich von ihr loskomme soll, richtig. Also loskommen sollst. Ja, dass ich also sozusagen mich von ihr entliebe. Das hat sie zu dir gesagt? Das haben wir sozusagen gemeinsam beschlossen. Hat sie das denn gesagt? Sie möchte das gerne, dass du dich entliebst? Ja, irgendwie schon, weil es halt so nicht weitergeht. Mhm. Nur weiß ich auch nicht, inwiefern sie da flunkert. Ich weiß halt nicht, ob ihr das wirklich lieb ist, wenn wir nur gute Freunde sind. Matthias, wie kann man sich entlieben, wenn man in einer Wohnung wohnt? Das ist schwierig, ja. Also wir hatten gerade Semesterferien 2 Monate, deswegen waren wir nicht aufeinander, aber... Das geht nicht, vergiss es. Ich weiß. Vergiss es. Die einzige Möglichkeit, aber ich weiß auch, wie kompliziert es ist, irgendwie als Student irgendwie eine gute Unterkunft zu finden. Ja. Das Allerklügste wäre, wenn du aus dieser WG ausziehst. Hm. Aber genau das will ich ja eigentlich auch nicht, weil ich weiß nicht, man hat auch im Hinterkopf immer den Gedanken, vielleicht klappt es ja dann doch irgendwie. Aber so wird das ein ständiges Hin und Her sein. Ja. Und es tut dir ständig weh und ist verletzt. Ganz genau, das ist... Wenn du da raus wärst, dann würde sich das vielleicht ein bisschen beruhigen und es wäre neutraler. So ist ja, es ich will sie auch als gute Freundin wirklich nicht verlieren, das ist ja mein Problem. Und ich sehe auch, wie die beiden, die passen schon gut zusammen. Mhm. Das ist ein ganz tolles Paar. Und aber das sind immer so Sprüche mit der guten Freundin, ne? Ja, letztendlich willst du sie als gute Freundin ja behalten, weil es dich latent doch sehr anmacht und du vielleicht das Hintertürchen siehst, über die gute Freundschaft auch noch zur Liebe zu kommen. Das stimmt. Insofern weiß ich auch nicht, ob ich mich da nicht selbst betrüge. Das glaube ich, da betrügen sich oft Leute, die sagen, ah, gute Freundschaft. Und letztendlich versuchen sie auf die Weise dann an jemanden anzukommen. Raus aus der Wohnung, Mensch. Ja, ich weiß. Also oder verlieb dich in eine andere Frau, aber das geht ja nicht im Moment, das höre ich schon. Ja, das ist nicht so leicht. Nee, das geht da nicht, das verstehe ich auch. Ich glaube, das sollte ich auch nicht so krampfig probieren. Denn ich glaube, man kann sich immer am allerbesten entlieben, auch wenn es noch, egal wie der Fall gestrickt ist, wenn man auf Distanz geht. Das ist, glaube ich, so eine Grundregel. Alles andere ist immer Krampf und immer hin und her und es wird wieder aufgewühlt und eine Wunde, die so ein bisschen verheilt ist, kracht dann wieder auseinander. Das ist auch das, was ich mir jetzt überlegt habe, dass ich mich halt Hals über Kopf ins Studium stürze und mir unheimlich viel vornehme die ganze Woche, sodass ich vielleicht möglichst wenig mit ihr zu tun habe. Ja, aber ihr lauft euch im Badezimmer und in der Küche über den Weg. Ja, das ist das Problem. In welcher Stadt studierst du? In Leipzig. In Leipzig. Mhm. Soweit ich weiß, gibt es in Leipzig viele Wohnungen. Ne? Ja, da stehen ein Haufen Wohnungen leer. Ja. Du bist gut informiert. Ja. Das ist erstaunlich. Also da würde ich vielleicht ein bisschen meine Energie erstmal daran stecken, mir vielleicht eine kleine Wohnung zu suchen. Mhm. Die sind ja auch relativ noch günstig zu kriegen in Leipzig. Ne? Das stimmt wohl, ja. Also daran scheitert es echt nicht. Also mach das mal, dann kannst du immer noch gucken. Dann habt ihr ein bisschen Atem erstmal gewonnen. Okay. Alles Gute. Ich werde es versuchen. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Nils. Aber nicht Nils Ruf, ne, oder? Nee. 22 Jahre alt. Genau. Ja, ich habe vor ein paar Tagen deine Sendung über die Sterbehilfe gesehen. Ja. Und hatte also auch da schon mal angerufen, weil ich das mit sehr großem Interesse verfolgt habe. Mhm, am Dienstag war das, ja. Genau, genau. Mhm. Weil ich selber studiere also auch Medizin. Mhm. Und habe da also auch eine sehr, ich sag mal, ausgeprägte Meinung eigentlich zu, mhm. die ich auch sehr gerne vertrete. Erzähl mal. Ja, also ich selber als Arzt habe mir natürlich, oder als Angehender Arzt, wie mhm. das in der Richtung, habe mir natürlich auch überlegt, so von wegen, was ich halt in solchen Situationen machen würde, beziehungsweise wie ich selber darüber denke. Warst du denn schon mal vielleicht durch Zivildienst oder durch ein Praktikum konfrontiert mit solchen Situationen? Also ich habe im Zivildienst eine Weile im Altenheim gearbeitet, habe dann die Stelle gewechselt und habe also auch mit Behinderten zusammengearbeitet. Mhm. Und schließlich auch im Krankenhaus dann halt als Praktikant gearbeitet, ja. in einer Krebsstation. Ah, ja. Und bin also sehr viel, ich sag mal, damit in Kontakt gekommen, zudem auch in meiner eigenen Familie eigentlich darüber hinaus. Was ist da passiert? Mein Vater ist an Krebs gestorben, als ich 9 war. Mhm. Und ja, auf jeden Fall fängt man halt selber an, mal darüber nachzudenken. Natürlich, ja. Was man halt genau da machen kann. Ja. Ich kenne jetzt selber das genaue Prinzip in Holland leider nicht. Das kann ich also jetzt nicht irgendwie wiedergeben. Aber ich selber habe für mich irgendwie da eine eigene Meinung gebildet, dass ich halt sage, ich später als Arzt kann mir durchaus vorstellen, selber aktive Sterbehilfe zu leisten. Mhm. Auf jeden Fall. Das ist ungewöhnlich, dass ein angehender Arzt das so offen auch sagt. Ja, weil ich mir einfach vorstelle, ich würde das jetzt nicht unbedingt als jemanden, ja, oder nicht ansehen, als jemanden umzubringen, sondern eher halt jemanden, ich sag mal, in der Hinsicht einen Gefallen zu tun. Um zu helfen, eine Hilfestellung. In der Hinsicht, dass immer sehr viele Leute wirklich große Angst haben vor Schmerzen. Mhm. Und zudem auch irgendwo, denke ich, vor der Demenz, die halt im Alter kommt. Mhm. Man hört ja immer wieder, also ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen, das ist mein Eindruck so im Volk, auch dieser Auffassung sind, dass man das eigentlich, dass das Recht da sein sollte für aktive Sterbehilfe. Auf jeden Fall. Aber es stellt sich dann natürlich auch immer wieder die Frage, wer soll es ausüben? Und du sagst, du würdest das machen. Könntest du dir vorstellen, dass du es wirklich mit ganz reinem Gewissen tust? Das kann ich natürlich jetzt im Moment in meiner Lage, ich bin halt wie gesagt noch Student und habe natürlich jetzt auch noch gar keine richtige praktische Erfahrung in der Hinsicht gesammelt. Mhm. Aber ich habe selber eine sehr gesunde Einstellung zum Tod. Ich sehe ihn als Teil des Lebens an. Mhm. Ich sehe ihn als, ich sag mal, ja, es gehört einfach dazu. Man kommt nicht drum herum irgendwie. Mhm. Und ich selber möchte für meinen Teil auch nicht einfach mit immensen Schmerzen leben müssen. Mhm. Und wenn ich mir dann noch vorstellen kann, dass ich halt die Wahl habe, mir selber meinen Tod auszusuchen, vor allen Dingen halt auch schmerzlos einzuschlafen, das ist doch im Grunde genommen das, was sich jeder wünscht. Mhm. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass halt jemand, ein Mensch auf mich zukommt und mir, ich sag mal, diesen Wunsch irgendwie vermittelt, dass ich ihn den erfüllen kann, ist eigentlich ein Wunsch, der von, ich sag mal, unheimlich großer, ja, von unheimlich menschlicher Größe zeigt. Also in Deutschland ist die Debatte ja, ich glaube, besonders schwierig und kompliziert aufgrund unserer Vergangenheit, weil im Dritten Reich natürlich mit den Euthanasiegesetzen sehr viel, sehr schlimme Dinge praktiziert worden sind. Was würdest du den Leuten entgegenhalten, die halt auch aufgrund dieses Gesichtspunktes eher gebremst sind, was aktive Sterbehilfe betrifft? Gut, ich bin jetzt 22 Jahre alt, ich habe also noch nie eigentlich damit, klar, ich kenne das von meinen Großeltern her, von Erzählungen so ungefähr, aber ich bin in dem, ich sag mal, neuen Deutschland groß geworden und möchte da eigentlich auch gar nicht mehr, ich sag mal, dran denken. Natürlich muss man sich der Vergangenheit bewusst sein und das sollte man auch nie vergessen. Aber es ist auch einfach Zeit, denke ich, davon mal loszukommen und mal was Neues aufbauen zu können. Und vor allen Dingen sollte man sehen, dass wir in einem demokratischen Staat leben, genau, und wir auch Vertrauen dann in die Gesetze haben sollten, je nachdem wie ein solches Gesetz formuliert ist. Und Holland bietet da, soweit auch ich informiert bin, ein gutes Beispiel, weil es ein sehr kompliziertes Verfahren ist, bis die aktive Sterbehilfe durchgeführt werden kann. Also ja, man kann nicht leichtfertig einfach irgendjemanden umbringen, nur weil einem die Nase nicht gefällt. Oder also müsste, meiner Meinung nach auf jeden Fall müsste halt irgendwie eine Art, ich sag mal, psychologischen Gutachtens erstellt werden, dass dieser Mensch halt nicht wirklich nur lebensmüde ist, mhm, sondern wirklich aus tiefster Überzeugung halt handelt und auch handeln möchte. Und das ist halt auch der Punkt irgendwo der passiven Sterbehilfe, wo ich halt sage, dass man halt einfach dieses Recht hat, das selber bestimmen zu können, sich, sagen wir mal, eine Tablette zu schmeißen oder was auch immer dann halt machen kann. Also ich wäre sehr interessiert, vielleicht bleiben wir in Kontakt, weil ich glaube, dass ja irgendwie, wie du darüber denkst, ja, und ob du diesen Standpunkt auch noch weiter vertrittst, wenn du erstmal fertiger Arzt bist. Ja, sehr gerne. Und vor allen Dingen, ob man sich das auch traut, weil ich glaube, dass viele Mediziner das auch so denken, aber sich niemals trauen würden, in der Öffentlichkeit darüber so zu reden. Ich denke, dass das Problem ist bei der Medizin heute, ist einfach noch so, wir versuchen irgendwie künstlich das Leben zu verlängern, zu verlängern und zu verlängern. Nur der menschliche Körper ist einfach irgendwie nicht mehr dafür ausgerichtet, irgendwie, ich sag mal, jetzt 96 Jahre alt zu werden. Das ist einfach nicht die Struktur des Körpers. Deshalb denke ich einfach, manchmal muss man einfach auch einsehen, dass es nun mal, ich sag mal, Schluss ist. Welche Fachrichtung möchtest du einschlagen? Also im Moment ist es halt nach wie vor Orthopädie eigentlich, weil ich halt sehr auf dem Anatomischen halt eigentlich interessiert bin. Aber gut, damit habe ich natürlich nicht sehr viel zu tun in dem Bereich. Aber ja, es kommen natürlich doch sehr viel auch ältere Menschen dann zu mir, die halt dann sagen würden, ja gut, mir tut alles weh, ich kann nicht mehr. Vor allem, wo man halt auch wirklich nichts mehr machen kann, weil einfach der Körper verbraucht ist in dem Moment. Gut, Nils, ich danke für deinen Anruf und für deine Meinungsäußerung. Alles klar, danke. Viel Erfolg beim Studium. Dankeschön. Tschüss. Tanja ist dran, 21, nee, 20 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Tanja, was ist dein Thema? Ich habe ein kleines Problem. Es geht darum, dass ich gerne mit meinem Freund schlafen möchte. Ständig oder gerne? Nee, überhaupt nicht. Ich habe noch nicht. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Ich habe noch nicht mit einem Jungen. Aha, ja. Und ich habe jetzt nach 4 Jahren eigentlich wieder einen Freund gehabt. Mein erster Freund nach 4 Jahren. Nach 4 Jahren, lange Zeit ist das. Ja. Und meine Mutter macht ein schlechtes Gewissen. Ach, also wie lange bist du jetzt mit deinem neuen Freund zusammen? 4 Wochen. 4 Wochen. Ist ja noch frisch. Aber ist ja egal. Ihr mögt euch und ihr findet euch auch anziehend, attraktiv. Und du würdest ganz gerne schon näher auf ihn eingehen und auch eine erotische sexuelle Erfahrung machen. Ja, genau. Wohnst du denn mit deiner Mutter noch unter einem Dach? Ja. Und hast du deiner Mutter das erzählt oder wie kam überhaupt das Thema, dass sie da abblockt? Ja, sie sagt halt, ich soll das nicht machen und es wäre nicht gut und nur wenn er es ernst meint und wenn er mich... Ja, ich meine, meine Frage war, hast du ihr gesagt, Mama, ich möchte gerne mit dem schlafen oder wie kam überhaupt die Thematik? Nee, sie hat mich darauf angesprochen eigentlich. Ach sie so. Hat gemeint, ob ich mit ihm schon was gehabt habe, weil ich auch öfters bei ihm war. Ach so. Und dann hat sie gemeint, ob ich mit ihm was gehabt habe. Dann habe ich gesagt, nee, noch nicht. Und dann hat sie gemeint, weh, du fängst was mit ihm an. Und ich habe auch schon ein paar Tage einen Frauenarzt hingehen gehabt, weil ich so Schmerzen gehabt habe. Und dann hat sie zu mir gesagt, weh, du lässt dir die Pille verschreiben. Und dann gibt's Ärger. Und ich bin völlig fassungslos, was ihr alles erzählt. Gerade die Maria, die war 18 Jahre, die wird auch behandelt wie ein Kleinkind von ihren Eltern. Du bist schon 20 Jahre, du bist eine Frau, Mensch. Und deine Mutter verbietet dir, mit deinem Freund zu schlafen. Ich verstehe das nicht. Was ist denn, was steckt denn dahinter? Warum will die Mutter das letztendlich nicht? Hast du eine Idee? Ja gut, es ist so halb-halb, dass sie halt noch eine andere Mentalität hat. Das ist fast türkisch. Und das will sie halt nicht so gern. Und ich denke mir dann teilweise, na gut, ist es dein Leben und du musst dein Leben fortführen. Dann denke ich mir dann, na gut, ein schlechtes Gewissen den Eltern dann gegenüber. Wenn dann irgendwann ein anderer Typ vor dir steht und er möchte schon gerne eine Jungfrau haben, dann hockst du halt da. Also ich finde das antiquiert mit dieser Jungfrauenschaft, Tanja. Und ich finde, dass du ein Recht auf dein eigenes Leben hast. Und wenn du jetzt mit deinem Freund schlafen willst, finde ich, dass du das tun solltest. Und ich finde, du solltest dir da auch kein schlechtes Gewissen machen. Ich bin der Auffassung, dass Eltern so etwas akzeptieren müssen. Wir leben nicht mehr im letzten Jahrhundert oder 100 Jahre vorher oder im Mittelalter. Die Zeiten haben sich verändert. Es ist 2001 und wir leben in Mitteleuropa. Und da sind nun mal andere Umgangsformen. Also ich finde, dass du dich da durchsetzen solltest, auf jeden Fall, ohne schlechtes Gewissen. Ich weiß halt nicht, ob ich das machen soll. jetzt geht die Sendung gerade zu Ende. Ich möchte dich auch nicht so schnell jetzt abfertigen. Wir rufen dich gleich nochmal an. Leg doch mal bitte auf. Okay. Okay, alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. So, meine lieben Freunde und Freundinnen, das war Domian für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team diese Woche und von heute. Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Anne Buchholz, Conny Brückner, Dirk Winhüsen, Thorsten Pallut und Christopher Kulisch. Unsere Themen nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Dafür bitte ich um Verzeihung. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Ich hasse diesen Ort. Ich hasse diesen Ort ja überhaupt nicht. Ich mag ihn sehr gerne und bin in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder hier. Um 1 Uhr Radio 1 Live und wieder erfahren sind. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und sage Ciao, bis nächste Woche.